Bilderstreit. Streitzeit bei Vollbild und jeder Streit braucht einen Anlass. Heute ist es ein Regisseur, Tom Tykwer. Schmidt? Es tut mir leid, mein Name ist Dieter Pohlmann. Wie heißen Sie bitte? Was? Ich meine, ich rufe an, weil... Sind Sie die Dame aus dem Vorderhaus, dritter Stock? Ja. Das ist Schmidt, ja. Schmidt, ich meine, das ist nicht Ihr vollständiger Name, nein? Ich fühle mich nicht wohl in letzter Zeit. Nicht wohl? Schwerfällig, langsam, irgendwie kraftlos. Es ging mir vor ein paar Jahren genauso. Ich hatte ein Engegefühl in der Brust. Ich war beim EKG und war ganz sicher, dass ich Herzgeräusche hätte oder Rhythmusstörungen oder irgendwas, das meine Erschöpfung erklärt. Und? Ich hatte gar nichts. Das ist aber schade. Zwischen diesen beiden Filmausschnitten sind knapp 23 Jahre vergangen. Zwischen Tykwers Spielfilmdebüt Die tödliche Maria und Das Hologramm für den König, die Dave Eggers-Verfilmung mit Tom Hanks, die nächsten Donnerstag in unsere Kinos kommt. Deshalb wollen wir fragen, Tom Tykwer, unterschätzter Autorenfilmer oder dann doch eher tüchtiger Handwerker? Letzteres ist, glaube ich, eher der Standpunkt von Anke Lewicke. Hallo. Hallo, Patrick. Was hast du denn an Tykwer jetzt so auszusetzen, dass du ihm, sagen wir mal, so diesen erhöhten Autorenstatus absprichst? Weil es ist doch ein beachtlicher Weg von Nina Petri in Die tödliche Maria bis hin jetzt zu Tom Hanks in Das Hologramm des Königs. Ja, ich habe ja auch total Respekt, was Tom Tykwer auf die Beine stellt. Also man muss nur an Cloud Atlas denken, 100 Millionen Projekt, jetzt das Serienprojekt, was er vorhat, Berlin. Babylon spielt in den 20er Jahren. Es geht um die Weimarer Republik, soll 40 Millionen Euro kosten. Ja. Und auch wenn er über Kino redet, er ist ja, also er kann einen ja richtig mitreißen und er hat eine unheimliche Emphase für das Kino. Und ich würde es eher so formulieren: Ich habe eigentlich nie einen Zutritt bekommen zu dem filmischen Universum von Tom Tykwer. Und das fing eben auch schon an mit Der tödlichen Maria. Ich kann mich daran erinnern, 1993 hatte der Film in Hof seine Premiere. Alle waren ganz aufgeregt, weil Tom Tykwer hatte schon damals einen Namen durch seine Kurzfilme, weil er eben das Kino Movimento geleitet hat und da ein ganz tolles auch Autorenprogramm, Off-Kinoprogramm auf die Beine gestellt hat. Und ich saß da, ich habe gespürt, boah, da kommt eine andere Tonlage rein. Das ist eine interessante, traurige Frauengeschichte. Da versucht das auch jemand ein bisschen als Thriller zu erzählen. Aber gleichzeitig gab es wieder so Effekte, die mich rausgerissen haben. Da ging manchmal so Leinwand Blitze. Mhm. Und ich habe mich mal gefragt, was soll das denn jetzt? Und ich habe da jemanden gesehen, boah, der für 800.000 D-Mark einen super Film machen kann, total guter Look, der wirklich sein Handwerk versteht, der alles gut macht, aber ich habe nie verstanden, wofür es gut ist. Und das ist ja, ich verstehe schon. So. Ich glaube, ich muss ein bisschen Überzeugung leisten. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, Tom Tykwer ist jetzt der allergrößte Kinodenker und Macher. Ich denke aber, dass er zuallererst ein Genrefilmer ist, ein verkappter Genrefilmer. Und was ihm vielleicht so ein bisschen im Wege steht, ist, dass er immer etwas Genrefilm und etwas Plus machen möchte. Und ich glaube, gerade bei der tödlichen Maria oder weiter bei Winterschläfer ist es so der Fall, er ist ein guter Thriller. Ich glaube, Thriller ist so, glaube ich, sein Lieblingsgenre als Regisseur. Und dann dieses Plus-Etwas. Ich weiß nicht, ob er das intellektualisieren will oder nicht, aber wenn er dann Genre macht, reines Genre, dann ist das sehr überzeugend und sehr gut und up-to-date, ehrlich gesagt. Ja, aber so viel Genre hat er ja gar nicht gemacht, oder? Wir kommen jetzt mal hier zu International. Das ist, finde ich, sein bester Film, ehrlich gesagt. Und ich habe mir den jetzt auch nochmal angeschaut und ich finde das ganz interessant. Also es geht ja Tom Tykwer auch immer darum, eine Filmsprache zu entwickeln, sich immer neu zu erfinden. Wenn man sich aber jetzt die Filme anschaut, funktionieren die doch alle immer ähnlich. Die Dialoge sind meistens Schnitt gegen Schnitt aufgelöst, auch bei International. Und dann gibt es immer diese berühmte Frank-Gegriebe-Kamera-Ranfahrt, die so ganz schnell geht. Die findet man in jedem Film. Und ich finde es sehr schön, dass ein Regisseur auch so eine Handschrift entwickelt, aber er erzählt mir doch nie was Neues damit. Und das war jetzt bei Hologramm für einen König, fand ich das ganz interessant. Wenn mir da keiner gesagt hätte, dass das ein Tom Tykwer-Film ist, hätte ich das höchstwahrscheinlich nicht erkannt, weil die Manierismen, die mich ansonsten vielleicht aus dem Takt bringen, die gibt es gar nicht. Das ist doch eigentlich ganz interessant. Was aber nicht dazu führt, dass du den Film jetzt besser findest, wie ich dich verstanden habe. Nein, ich fand ihn einfach, aber da müssen wir noch drüber ja, reden. Ja, aber es ist interessant, dass es auf einmal ein ganz neuer Tom Tykwer-Film ist. Und da kommt vielleicht das rein, was du auch sagst, er möchte mehr machen noch. Also die Geschichte ist ja eigentlich ganz interessant. Ein Amerikaner, der schon so ein bisschen so ein Loser ist, muss nach Saudi-Arabien, um Geschäfte zu machen. Er soll da so eine Hologrammtechnik verkaufen. Und das ist ja eine ganz schöne Geschichte, die sich auch immer wiederholt. Also so wie bei Und ewig grüßt das Murmeltier. Mhm. Jeden Morgen steht er in seinem Hotel auf, erlebt irgendwas Seltsames im Aufzug. Und das sind auch schöne Momente, aber dann spürt man gleichzeitig, Tom Tykwer will noch was anderes erzählen. Aber ich habe hier überhaupt nicht mehr gefunden, was will er uns denn eigentlich erzählen? Also geht es um eine globalisierte Welt? Und wie kommt da Saudi-Arabien rein? Also was ist das für ein Film? Ja, ich glaube, da ist er zu tief eingesackt vor der Vorlage, die er wirklich etwas geschafft hat, nämlich davon von Amerika und vom Westen zu erzählen, ohne im Westen zu sein und im Westen in Amerika zu spielen. Wenn ich das ausklammere, weil ich glaube, hier ist die Vorlage, die literarische Vorlage, genauso wie bei Cloud Atlas, sehr stark und sehr dominant. Und ich finde es erstmal bewundernswert für einen deutschen Regisseur, dass man sich diesen Stress antut, so eine Vorlage zu nehmen, so viel Geld auf die Schulter zu nehmen, was natürlich, also es war ein Flop, Cloud Atlas hat, glaube ich, so viele Millionen verbrannt wie sonst kein Film. Aber trotzdem, dieser Mut muss doch da sein und am liebsten mit Tom Tykwer diesen Mut wagen. Ja, das finde ich auch toll, aber ich würde trotzdem mir auch wünschen, dass jetzt beim Hologramm für einen König mehr als eine Aneinanderreihung von Klischees herausgekommen wäre. Also es ist natürlich schön beobachtet, was du da eben gesagt hast, das ist so wie Amerika sich Saudi-Arabien eigentlich vorstellt. Und natürlich kriegt man dann diese typischen Stereotypen geliefert. Ja, dann lernt er einen Mann kennen, der Vater hat natürlich 4 Frauen, dann steht er im Aufzug, die Frauen sind voll verschleiert, haben aber trotzdem ein iPhone und so weiter. Und diese ganzen Stereotypen, wenn man die zitiert, da muss ja irgendwas Neues noch bei rumkommen, also irgendein Dreh oder es muss sich neu zusammensetzen. Und diese Vorstellungswelt, also es ist ja im Grunde auch so eine Fantasie Saudi-Arabien aus amerikanischer Perspektive, da passiert eigentlich zu wenig. Und da denke ich mir manchmal, es fehlt vielleicht auch so ein bisschen Selbstironie, um jetzt so einen ganz großen Bogen zu schlagen. Den schönsten Film, den ich von Tom Tykwer gesehen habe, ist eine Hommage, die er Rosa von Braunheim geschenkt hat. Und das ist ein Lied, wo er sich auch immer verkleidet. Mal ist er Punk, mal ist er ein Country-Sänger, mal ist er eine Transe. Und er singt da immer, ich wäre so gern authentisch und ich suche die Worte, aber ich finde doch nur Zitate. Und ich glaube, das ist es. Er findet viele Kinozitate und kann trotzdem das Private, also nicht andocken an diesen ganzen Kinozitaten. Er möchte das aber verzweifelt. Er möchte, was du eben auch schon gesagt hast, den Autorenblick reinbekommen. Und den sehe ich leider zu wenig. Aber im Optimalfall sind diese Zitate phänomenal. Also im International gibt es ja diese Attentatsszene auf dieser großen Piazza in Italien. Und dann kommt der Detektiv, gespielt von Clive Owen, oder ist kein Detektiv, aber so eine ehemalige Detektivfigur. Und er beugt sich oder geht in die Hocke und versucht mit seinem Blick so die Schussrichtung dieses Snipergewehrs oder der Sniperkugel nachzuvollziehen. Und Tykwer macht was sehr Schönes. Er geht nämlich mit ihm in die Hocke, bleibt aber bei Clive Owen und erwidert nicht den Gegenblick, den man haben will. Und ich finde, da sieht man schon, dass er aus einer sehr stark cinephilen Sicht kommt. Und wir müssen natürlich noch eines sagen, Lola Rent, das darf man jetzt nicht unter den Tisch werfen, das war wahrscheinlich einer der prägendsten deutschen Filme der 90er Jahre, die den deutschen Film vielleicht nicht gerettet haben aus seiner Nichtigkeit in den 90er Jahren, aber dann doch für viele im Ausland so ein Zeichen war, es ist nicht alles schlecht und nicht alles tot. Es war wie ein Befreiungsschlag, das erkenne ich auch unheimlich an und wirklich auch ein Befreiungsschrei. Ich meine, was Lola Rent da macht, und ich kann mir auch gut vorstellen, ich meine, der Film ist 98 in die Kinos gekommen, also 9 Jahre nach der Wende, dass es auch im Ausland einfach mal sowas gab, was tut sich denn noch in Berlin, im neuen Deutschland? Und auch gerade eine Geschichte so jenseits der Politik, die einfach sowas ganz Energetisches hat. Also das kann ich mir gut immer noch kann ich gut nachvollziehen, warum der Film damals wirklich so eingeschlagen ist. Aber ein richtiges Zeitdokument, dass er irgendwas aus Berlin damals Ende der 90er Jahre erzählt, ist nicht mehr. Ja, also es bleibt die Dynamik, es bleibt die Bewegung, es bleibt ein rotes Geschöpf, was durch die Straßen rennt. Das stimmt. Und Franka Potentes Karriere, die seltsamerweise nicht abgehoben ist nach so einem Film. Abschließend vielleicht noch, hat Tom Tykwer noch so ein Lola Rent-Ding in sich? Das glaube ich auf alle Fälle. Also, dass er diese Varianten hat, und ich bin jetzt auch wirklich auf die Serie gespannt, weil ich glaube, für so eine Serie in Deutschland muss man unheimlich viel, also erstmal die 20er Jahre so auf dem Fernsehbildschirm, ich wollte schon sagen, auf der Leinwand zu erfinden. Das traue ich Tom Tykwer auch wirklich zu. Auch der kennt natürlich die Filme, der hat den Expressionismus gesehen. Und ich bin wirklich also gespannt, wie er dann noch Fritz Lang und das Ganze da reinbringen wird und so. Also darauf freue ich mich natürlich. Babylon Berlin wird dann im nächsten Jahr wahrscheinlich ins Fernsehen kommen. Bis dahin kann man ab nächsten Donnerstag Hologramm für den König sehen, den neuesten Film von Tom Tykwer. Und ich weiß nicht, ob ich Anke überzeugt habe, ein bisschen mehr Herz zu zeigen für Tom Tykwer. Du hast mir Türchen eröffnet. Sehr schön. Mehr kann man wahrscheinlich gar nicht leisten. Vielen Dank, Anke Lewicke.